I've got something to say. My position wasn't right on the way. All those years I have been living deep in a hole. In the dawn I've tried to keep warm against the cold. There's a river which is dry full of sin. I'm the desert and you are the Ihr hört den Sunday Service Empfang in Hamburg beim Freien Sender. Kommt ihr dann auch zu hören als Austauschsendung bei den Kolleginnen und Kollegen von Radio Korax in Halle, Radio T in Chemnitz und Radio Störfunk in Schwäbisch Hall. Also fast überall zu hören. Naja, natürlich auch noch im Internet, ne? Der Sunday Service. Hier geht's weiter in der zweiten Stunde mit den Konzerttipps. Und als Start gerade eben gab es einen Song von Bernhard Eder. Der kommt aus Österreich, aus Wien und macht schönste Singer-Songwriter-Musik, die manchmal stellenweise an Elliot Smith erinnert. Er hat gerade eine neue Platte veröffentlicht. Non-Sleeper heißt die, ist letzte Woche erschienen und geht auf Tour und spielt am Mittwoch, den 25.03. in der Astra-Stube. Gerade eben hörten wir Bernhard Eder mit The Desert and the Wind. Weiter geht's mit Howie Gelb. Der Kopf von Giant Sand ist zu Gast im Knus, spielt dort zusammen mit Grantley Phillips. Ich habe hier einen Song von Howie Gelb von seinem letzten Album The Coincidentalist. Track heißt Running Behind. Behind Howie Gelb hörten wir, der spielt zusammen mit Grantley Phillips am Mittwoch im Knust. Im Molotow zu Gast sind die Glass Animals. Die Band kommt, ich glaube, aus Oxford, hat letztes Jahr eine ganz, ganz tolle Platte veröffentlicht im Sommer und war auch schon mal in Hamburg vor, weiß ich nicht, 4-5 Monaten oder sowas. Und ja, was soll ich sagen, das Konzert der Glass Animals im Molotow ist ausverkauft. Wohlweislich, die Band ist, glaube ich, schon ziemlich spannend und eines der Next Big Things, wenn ihr mich fragt. Stattdessen ein weiterer Tipp für Mittwoch. The Wombats spielen in der Freiheit und haben ihr drittes Album Glitterbug im Gepäck, welches Anfang April erscheint. Hier kommen The Wombats mit Greek Tragedy. Das waren The Wombats mit Greek Tragedy. Das kommende Album Glitterbug haben sie im Gepäck und spielen live in der Großen Freiheit 36 und zwar am Mittwoch, den 25. März. Am Donnerstag sind To Kill a King zu Gast im Nordspeicher. Die Band kommt aus Leeds, aber hat inzwischen ihre Zelte dort abgebrochen, ist nach London umgezogen und hat gerade eben ihr gleichnamiges Album veröffentlicht im Februar. Nicht die erste, sondern schon ja, die, ich weiß nicht, x-te Platte. Zumindest eine weitere kenne ich, aber es gibt noch zwei, drei mehr, schätze ich mal. Und ich finde die neue Platte ein bisschen schwach auf der Brust, aber trotzdem, vielleicht ja live genau euer Ding. Hier kommen To Kill a King mit Love is Not Control. Shoegazing age, seldom place each word given shape, but one remains like a holy grail. Joy is a praise, plump and brave, and feel it hid in the fact it's safe. Torn and tied in a room contained, but the rules we set are the rules we break. I don't know love, no, I don't know love at all. If we form together apart, if we form together, then you land in your early 20s, stood old drunk and leaning gently to all the the culture safe. The world ain't safe when you're playing it safe, but you feel it now in your very next step. Walk your walk as you break your neck, and you're feeling proud, but you're feeling doubt. So I don't know love, no, I don't know love at all. If we're born together apart, if we're born together apart, if we're born together apart, if we're born together, then love is not control, and love's not control. Love is not control, and love's not control. Love is not control, and love's not control, so let go. Then you stuck all your middle age, your eyes on gold, and your heart's on gold, and your mind's a coke, and it's all control. And a little house where the story broke, and you tripped a bit, and you clipped a wing, forced to sing in a cage that brings no love, no joy. Love is not control, das sangen To Kill a King. Und wer die Monarchenmörder gerne sehen möchte, hat die Chance am Donnerstag, den 26.03. im Nordspeicher. Am gleichen Tag auf der MS Stubnitz zu Gast sind Bohren und der Club of Gore. Die machen ja sehr entspannte, jazzartige Musik vom letzten Album Piano Nights hier im Rauch. geboren und der Club of Gore spielen in seiner ganz eigenen Liga und spielen live am Donnerstag, den 26. März auf der MS Stubnitz. Die Band aus Mülheim an der Ruhr kommen sie, glaube ich, auch schon richtig lange im Geschäft dabei. Der Song gerade eben hieß Im Rauch vom letzten Album Piano Nights. Ebenfalls am Donnerstag noch ein Tipp, und zwar Lila Bungalow. Das ist so ein Ein-Mann-Projekt von einem Herren aus, ich glaube aus Erfurt kommt. Der hat gerade eine Platte veröffentlicht mit dem Titel Peace to Gold und spielt live im Volt. Das ist so ein Club in der Karolinenstraße. Hier kommt Lila Bungalow mit The Wandering. Hitmusik hier von Lila Bungalow. Das Ganze könnt ihr live erleben. Am Donnerstag im Volt. Lila Bungalow spielt dort. Das ist der 26.03. Und das Volt, ist auch nochmal gesagt, ist in der Karolinenstraße. Am Freitag dann findet statt unser Konzerttipp der Woche. Und zwar Jessica Pratt, die Singer-Songwriterin aus San Francisco, spielt im Aalhaus von ihrem letzten Album. On Your Own Love Again hören wir hier I've Got a Feeling. Das rauscht alles ein bisschen und auch das Klicken des Mikros zum Schluss kann man noch hören hier bei Jessica Pratt bei I've Got a Feeling. Klingt so ein bisschen wie aus den 60ern, ist aber tatsächlich aus dem Jahre 2015. Jessica Pratt ist eine ja, ganz moderne junge Songwriterin, die so ein bisschen auf alt macht und so ein bisschen retro klingt. Das macht sie ziemlich gut, das macht sie ziemlich authentisch und ja, On Your Own Love Again ist ihr zweites Album. Das erste Album gefiel mir fast noch einen Tick besser, weil es noch ein Tick netter von den Songs her ist, aber beide Platten sind auf jeden Fall ziemlich großartig und sie spielt, glaube ich, das erste Mal in Hamburg, soweit ich weiß, Jessica Pratt am Freitag im Aalhaus, das ist der 27.03. und das ist hier auch Konzerttipp der Woche vom Sunday Service. Wir hören sie nochmal mit Back Baby. Sometimes I pray for rain. You know I try to see things from your side, to leave things undefined, but where would you advise? Better generate a new design for the missing piece I have to disguise. Saw a paper with the header that your love is just a myth I devised. In things like that you can never take back again. Things like that you can never take back again. If there was a town that you loved me, if there was a town when you said that you want me to believe. Your glass world that does rain, though at times a frozen thing, it encloses you in its crystalline. Looks so lovely, but you'll have to decide. If you could play it in reverse and you'd find that you'd better reconsider all the love you took and then cast aside. But things like that you can never take back. Baby, das war die großartige Jessica Pratt. Sie spielt live am Freitag, den 27. März im Aalhaus und das ist Konzerttipp der Woche an dieser Stelle beim Sunday Service. Ebenfalls am Freitag sind Atari Teenage Riot zu Gast im Head Crash. Von ihrem aktuellen Album Reset kommen sie hier mit Transducer. First they invented their own gods. Then they followed them blindly, as if they have no responsibility or control over their own lives. Some hide behind the drugs, crawl back into their bottles, see people dragged down like that. Feels like a bullet tearing a chunk out my shoulder, you know. Transducer. Transducer, das war ein Atari Teenage Riot, die könnt ihr live erleben im Headcrash und zwar am 27.03. am Freitag spielen dort die Mannen um Alec Empire. Im Molotow am Freitag spielen Fun Kraut, eine neue Band aus Hamburg, die demnächst ihr Debütalbum veröffentlichen werden mit dem Titel Strahlen und hier schon mal der Song Hausschuh. Drauf angelegt. meine paar Hausschuhe hab ich längst ausgezogen. Ich wollte ihn einfach spüren, diesen ungewohnten Boden. Das bisschen kalte Füße, das hab ich halt gewagt. Der Boden ist nur halb so glatt, wie man das immer sagt. Das waren von Kraut, die hörten wir gerade mit ihrem Song Hausschuhe und die spielen live und zwar in Hamburg im Molotow am Freitag, den 27.03. Eine andere Dame tritt auf im Mojo Jazz Club Café, sie nennt sich Luisa und im April erscheint auch von ihr eine Platte mit dem Titel Never Own, davon hier schon mal Belong. Maybe I belong somewhere else. Maybe I belong. I'll be okay. I'll be okay. Belong ist dieser Song von Luisa. Das Ganze könnt ihr live erleben am Freitag im Jazz Café. Samstag dann, 28.03. sind The Twilight Set zu Gast im kleinen Donner. Von ihrem letzten Album Nobody Wants to Leave and Nobody Wants to Be Happy. Nein, Nobody Wants to Be Here and Nobody Wants to Leave. So hieß das Ganze. Hören wir hier The Twilight Set mit Pills I Swallow. The Twilight Set. Die Band spielt live im kleinen Donner und zwar am Samstag, den 28. März. Auf Kampnagel sind zu Gast die Liga der gewöhnlichen Gentlemen. Das Ganze ein Aktionsabend zugunsten der Eco-Favela Lampedusa Nord. Hier kommen sie mit Rock Pop National. As schrecklich allein. Schwitzt ich im Bau nicht oder will lernen oder einfach nur stumpf und wenn ihr mich fragt, enternt. Warum tut man sich sowas bloß an, wenn man sich Hard Chocolate Platten kaufen kann? Oder die Beach Boys Greatest Hits Volume 2 für 4 Euro oder sogar nur für 3, sogar für 3. Rock Pop National, Rock Pop National. All diese Menschen hätten die Wahl. Es gibt doch Motown Creation oder auch Sun. Es gibt doch Stax, Attack, Flying Nahan. Warum tut man sich sowas bloß an, wenn man alle Songs auf Erden streamen kann? Man kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus. So hässlich, so dämlich, man hält es nicht aus. Ich halte es nicht aus. Meine Nachbarn, was ist los mit denen? Noch nicht einmal heimlich, sie sollten sich schämen. Form und Inhalt stimmen perfekt überein. Was macht die UNO? Wann greift sie ein? UNO greift ein, UNO greift ein. Rock, Pop, National. Rock, Pop, National. Das sind die Liga der gewöhnlichen Gentlemen und die könnt ihr live erleben. Im Rahmen des Aktionsabends zugunsten der Eco-Favela Lampedusa Nord. Da spielt die Liga der gewöhnlichen Gentlemen auf Kampnagel und zwar am Samstag, den 28.03. Einen letzten Tipp habe ich noch für euch und zwar auch einen ziemlich speziellen. Die Enablers spielen im Hafenklang. Enablers sind ein Trio aus San Francisco, die ziemlich trockenen Rocksound so ein bisschen mit Spoken Word verbinden. Ja, früher war es ein bisschen mehr Spoken Word, inzwischen klingen sie schon fast gesangmäßig. Sie veröffentlichen Anfang April mit The Rightful Pivot ihr neuestes Album Enablers live im Hafenklang am Sonntag, den 29.03. Hier kommen sie mit ihrem Song Good Shit. We were told the bubbles should look like little pebbles you could pour clean into your hand. Go on, shake it, said Peanut. Junk dealer, mechanic, and feral cat wrangler by day. Shiner by night. Shake her up, pour some in the cap. We shook our samples, twisted off the caps, and poured. A float of clear liquid, rolling over each other, fighting their way to the surface. Now, he said, dropping his voice to a firm yet reverential whisper. That there, boys, is good shit. It hit us like a valve, and then became one. And we each bought one of the plastic reused Mountain Dew bottles for a couple of months and took them back home and drank them slowly that night, feeling the good tingly shit roll down the lengths of our throats and simmer in our guts. So that each passing sip became a deeper nucleus of lush darkness. Wedding some soft, citified manner we could never lay claim to, nor hope to abandon in another dark, balmy night years later. When peanuts drunken, loose limb body plunged end over end from the water tower.